يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Wir präsentieren euch der Zeitraum in Mekka von der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Siegel der Propheten, der letzte Gesandte Allahs und der beste Mensch, der diese Erde je betreten hat. Das Leben von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist die Geschichte des Islams. Du wirst die ausgezeichnete Geschichte des Islams lernen durch das Erlernen vom Leben Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In seiner Sira werden wir Situationen und Fälle finden, die uns helfen werden, in unserem eigenen Leben die Dawah zu meistern. Das Leben von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist wahrlich die Geschichte des Islams. Ali ibn Hussein ibn Abi Talib, der Enkel von Ali ibn Abi Talib, sagte einst: Uns wurde die Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht, so wie uns der Koran beigebracht wurde. So wichtig war die Sira für sie. Sie studierten die Sira, so wie sie auch den Koran studiert haben. Der Koran erwähnt alle Anbiya und deren Lebensereignisse, ausgenommen die von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, wenn wir über die Anbiya lernen wollen, benutzen wir den Koran. Und wenn wir über Muhammad sallallahu alaihi wasallam lernen wollen, benutzen wir die Sira. Ein Grund, weshalb wir die Sira studieren, ist die wahre Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam in unseren Herzen zu entwickeln. Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu lieben ist eine Ibadah. Ihn zu lieben ist ein Teil unserer Religion. Er sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß: Keiner von euch erreicht wahren Glauben, bis er mich mehr liebt als seine Eltern, seine Kinder und die gesamte Welt. Wir werden nicht wahre Gläubige, bis wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr als alles andere lieben. Somit ist es ein Teil des Islams, Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu lieben. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhum kam eines Tages zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und da Umar radiallahu anhu ein direkter und bescheidener Mensch war, sagte er zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O Rasulullah, ich liebe dich mehr als alles andere, außer mich selbst. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: Keiner von euch hat Iman, bis ich ihm nicht lieber bin als seine eigene Seele. Also kam Umar radiallahu anhu zurück und sagte: O Rasulullah, jetzt liebe ich dich mehr, als ich mich selbst liebe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Jetzt verfügst du über einen vollständigen Glauben. Die Umma der heutigen Zeit liebt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber die Liebe kann nicht tief und aufrichtig sein, vorausgesetzt du kennst die Person. Wenn du nur oberflächliche Informationen über jemanden hast, kannst du sie nicht wirklich stark lieben. Um jemanden wirklich stark lieben zu können, müsste man diese Person mehr kennen. Und dies bewahrheitet sich vor allem bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn je mehr du ihn sallallahu alaihi wasallam kennst, desto mehr wird dich seine Persönlichkeit beeindrucken. Je mehr die Sahaba radiallahu anhuma ihn kannten, desto mehr standen sie ihm nahe, umso mehr liebten sie ihn. Amr ibn al-As war einst einer von den wahren Feinden Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er gehörte zu den Erzfeinden des Islams. Amr ibn al-As wurde später Muslim und als er seinem Tod nahe stand, weinte er auf seinem Sterbebett. So sagte ihm sein Sohn Abdullah ibn Amr: O mein Vater, gab nicht Rasulullah dir die frohe Botschaft für dieses? Gab er dir nicht die frohe Botschaft für jenes? Es wurde in einer Überlieferung berichtet, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Amr ibn al-As hat den Glauben erreicht. Also ist das ein Zeugnis von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Amr ibn al-As ein Mu'min ist. Nicht nur ein gewöhnlicher Muslim, sondern einer, der zu den höheren Rängen der Mu'minin gehört. Also versuchte sein Sohn, ihm die frohe Botschaft mitzuteilen, indem er ihn fragte: Du bist ein wahrer Gläubiger. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat dir all diese frohe Botschaften überbracht. Weshalb weinst du noch vor deinem Tod? Amr ibn al-As drehte sich um und sagte: Ich ging durch drei Phasen in meinem Leben. In der ersten Phase war der meist verachtete Mensch für mich Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich hatte das Bedürfnis, zu ihm zu gehen, meine Hände auf ihn zu legen und ihn umzubringen. Es war mein Bedürfnis, mein Wunsch, mein Nacheifer, Muhammad sallallahu alaihi wasallam umzubringen. Er sagte, wäre ich in so einer Lage gestorben, wäre ich sicherlich im Höllenfeuer gelandet. Er sagte weiter, und dann füllte Allah subhanahu wa ta'ala mein Herz mit der Liebe zum Islam. Und ich ging zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ich sagte, O Muhammad, ich will Muslim werden. Reiche mir deine Hand, strecke deine Hand aus, damit ich meine Treue für dich schwören kann. Amr ibn al-As sprach weiter. Als Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Hände vorwärts ausstreckte, zog ich meine Hand zurück. Also brachte Amr ibn al-As Muhammad sallallahu alaihi wasallam dazu, dass er seine Hände ausstreckte. Als Rasulullah bereit war, ihm seine Hand zu reichen, zog Amr ibn al-As seine Hand zurück. Rasulullah fragte, was ist los? Amr ibn al-As sagte, ich habe eine Bedingung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fragte, was ist deine Bedingung? Er sagte, meine Bedingung ist, dass du mir vergibst.